Wir gehen ja gleich über die Unterbrechungen des Ringens hinweg seinem für die Verteidiger so bitteren Ende entgegen. In den Jahren 794 bis 797 erheben sich die Sachsen von Neuem. Sie wollen den fremden Priestern den anbefohlenen Zehent nicht zahlen. Sie wollen nicht auf den Heerzügen des Schlechters von Verden verbluten. Der König beginnt 795 mit der rücksichtslosen Verpflanzung von tausenden Sachsenfamilien in das Innere des Reiches. 50.000 Menschen sollen so ihren Wohnsitz gewechselt haben, so alle Bewohner des Wichmodiggaues zwischen den Mündungen der Elbe und Weser. Es entstehen die Ortsnamen mit dem Stamme Sachsen. Überall rücken in die verlassenen Siedlungen Franken oder rechtzeitig zum Sieger übergetretene Sachsenfamilien ein, in Holstein auch Slawen. Noch bis 804 haben sich die Nordalbingier gewehrt. Gegen sie hat Karl nicht nur mehrere Frankenheere, sondern auch Awaren und Abodriten zu Hilfe gerufen und den Wenden dafür verödetes Sachsenland als Kaufpreis gegeben. So siedeln von da ab Slawen auch westlich der Elbe. Neben Ostholstein erhalten sie Wagrien und das hannoversche Wendland. Nun ist es in Sachsenland still, allerdings die berühmte Stille des Kirchhofs. Karl gewährt den Überwundenen die rechtliche Gleichstellung mit den Franken. Auf dem Boden des Sachsenlandes entstehen die Bistümer Münster, Minden, Paderborn, Osnabrück, Hildesheim, Bremen, Verden und Halberstadt. Köln und Mainz sind die Erzbistümer für sie. Die Sachsen aber mussten das Schwerste lernen, das es in der Welt gibt, sich abfinden mit dem Untergang dessen, wofür man so lange tapfer gekämpft. Nicht viel später als ein Menschenalter entsteht im Sachsenlande der Heliand, der das Leben des Heilands schildert, aber echt deutsch erfasst, ganz in deutsche Welt und deutsches Empfinden hineingestellt. Es gehört dann zu den schönsten der deutschen Geschichte, dass kaum 100 Jahre nach der Niederlage aus dem zertretenen Lande der Begründer des Deutschen Reiches hervorging und der Aderlass von Verden völlig überwunden war. Im 10. Jahrhundert sind die Sachsen die Führer. Zu gleicher Zeit, als Widukinds Widerstand zusammenbrach, erfüllte sich das Schicksal des Bayernherzogs. Tassilo lebte seit den letzten Jahren Pippis in seinem Lande unabhängig, bestrebt, auch seiner Kirche die Unabhängigkeit zu sichern und sie in der Verbreitung zu fördern. So entsteht 769 Innichen in den Südtiroler Bergen. 8 Jahre später erbaut er unfern der Grenzmark seines Gebietes Krems-Münster. Mit dem Herzog wetteifert sein Adel und es entstehen die Klöster Scharmitz, Tegernsee und Schliersee. Zugleich mit dieser tief ins heidnische Slawenland eindringenden Christianisierung geht die Verdeutschung des Südostens. Durch Kreuz und Schwert werden die Südslawen zurückgedrängt, die in der Zeit der Völkerwanderung tief in die Alpen vorgedrungen waren. Von Karl trennen den trefflichen Regenten seine langobardische Gattin Jutwerda und sein Freiheitsdrang. Aber der Herzog ist in seinem Hass bei halben Maßnahmen stehen geblieben. Er trotzt untätig aus der Ferne, er duldet den Fall seines Schwiegervaters Desiderius, die günstige Zeit zum Handeln, als der Frankenkönig bis zu den Ohren in Schwierigkeiten und Kämpfen steckt, lässt er verstreichen. Nun ist es zu spät. Nun kann das Weitertrotzen ihn nur den Thron kosten. Wohl hat er zu Worms 781 den Treueid geleistet, war aber grollend und zweideutig geblieben. Karl aber braucht sichere Verhältnisse im Bayernlande. Tassilo erscheint vor einer Wormser Reichsversammlung, wohin er geboten worden, nicht. Nun lässt der König gegen ihn marschieren. 3 Heere sollen die Tore ins Bayernland aufbrechen. Pippin über Bozen und den Brenner, Karl längs der Donau auf Augsburg los, Sachsen und Thüringer vom Norden her. Vor dieser Gefahr bricht der Bayer zusammen. Es bleibt ihm nichts übrig als die Unterwerfung. Aber er versucht, von seiner Gattin angestachelt, auch nachher noch gegen Karl zu arbeiten. Es spinnen sich Fäden nach Byzanz, wo der Langobarde Aldaldis die Gunst des Kaisers gefunden hat, nach Benevent zu den benachbarten Awaren. Als der König durch Verrat von diesen Plänen hört, befiehlt er den Herzog eilends vor einer Reichsversammlung in Ingelheim und lässt den Ahnungslosen verhaften. Das Königsgericht verurteilt ihn zum Tode, Karl wandelt das Urteil 788 in Klosterhaft um. Tassilo verschwindet mit seinem gesamten Hause im Dunkel der Zelle. Im Jahre 794 lässt der König, als durch die neue Phase des Sachsenkrieges, durch religiöse Streitigkeiten, welche die Gemüter erregen, und auch sonst Unruhe das Reich durchzittert, den gestürzten und zum Mönch geschorenen Bayernherzog vor der Frankfurter Reichsversammlung erscheinen. Tassilo bittet fußfällig für den Hochverrat, dessen er sich selber bezichtigt, um Verzeihung und verzichtet für sich und seine Erben auf Bayern. Politisch ein meisterhafter Schachzug, menschlich aber ein Vorgang von nicht zu überbietender Grausamkeit, zeigt diese Schändung des für die Welt gestorbenen Mannes, mit welchen Mitteln der große Karl arbeitete. Mit Tassilo sind die Agilulfinger endgültig aus der Geschichte verschwunden. Nun kommt die Abrechnung mit den Awaren. Die erfolgreiche Abwehr ihrer im Zusammenhang mit einer Erhebung des Adalgis erfolgten Einfälle genügt Karl nicht. Der Großangriff setzt ein, wieder nach dem siegreichen Brauche des Königs getrennt zu marschieren, aber vereint zu schlagen. Vom Süden her kommt Pippin mit dem Heerbann der Langobarden. Links der Donau marschieren die Ribuarier und die rechtsrheinischen Untertanen, die übrigen Franken aber führt Karl rechts der Donau selber zum Kampfe. Als er von Pippins ersten Erfolgen vernommen, geht er über die wilde Enz, den Grenzfluss zwischen Bayern und Awarenland, und erstürmt den befestigten Ring der Feinde am Kamp. Die Awaren haben ihre Befestigungen in Form seltsamer Ringwälle angelegt. Ein zweiter Ring am Wiener Wald fällt. Dann dringt der König bis an die Raab, das feindliche Land verheerend. Aber nun muss er nach Sachsen zurück. Jedoch das Awarenreich ist schon sturmreif gehämmert. Der awarische Tudun bietet im Lager zu Lüneburg die Unterwerfung an. Im Spätherbst 795 bricht Herzog Erich von Friaul in Ungarn ein und überschreitet die zugefrorene Donau. Der Hauptring zwischen Donau und Theiß wird mit stürmender Hand genommen. 796 kann Pippin, der mit dem bayerischen und langobardischen Heerbann einrückt, die Huldigung empfangen. Unermessliche Beute aus jahrhundertelangen Raubzügen ist eingebracht. Die Reste des Volkes siedelt Karl in der Gegend des alten Carnuntum bei Petronell in Niederösterreich an. Hier verliert sich ihre Spur. Deutsche Kolonisten aber rücken an das befreite Gebiet östlich der Enns. Der bayerischen Besiedlung ist nun ein weites Feld eröffnet, die ungarische Tiefebene winkt als köstliches Freiland dem deutschen Volke. Es ist eine Schicksalsstunde des Südostens.